Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ja, so in der dritten Reha-Woche hat man schon gemerkt, dass der Körper langsam anfängt zu streiken, resignieren oder dass er einfach erschöpft ist, weil dieses Pensum hat man ja so nicht und du hast ja hier einen regelmäßigen Ablauf mit Bewegung, mit Sport, Qigong, Atemtherapie und alles, ne? Und man ist halt wirklich immer beschäftigt, hat auch Ruhepausen zwischendrin, aber die dritte Woche hat schon echt in sich gehabt, dass ich körperlich jetzt echt zu kämpfen habe, auch mit dem Magen, der rebelliert und ja, ist schon, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, eigentlich hatte ich gehofft, dass es bergauf geht irgendwann, aber im Moment ist es nicht der Fall. Das Einzige, was besser ist, ich hatte in der zweiten Woche, dritte Woche, hatte ich sehr viel übers Herz gesprochen. Auch nochmal mit Frau Doktor, die hat mir dann gesagt, dass mein Belastungs-, also dieser Blutwert fürs Herz, der die Belastung irgendwie so, keine Ahnung, der war gut. Also da brauche ich wirklich keine Angst mehr haben, es ist alles in Ordnung. Klar, so ein paar extra Ekstasen, die hat man, aber auch sie sind nicht gefährlich, das ist alles in der Norm. Von daher kann ich eigentlich beruhigt sein. Hat auch nochmal einen Vortrag über Herzrhythmusstörungen. Das hat dann auch nochmal ganz schön aufgewühlt, weil die Frau hat das echt toll erklärt und auch super erzählt und alles. Und war für mich auch ganz gut, weil so konnte ich jetzt so ein bisschen mit meinem einen Tag im Januar da abschließen. Und auch mir dem klar werden, dass ich es ja eigentlich schon mal geschafft hatte, dass ich nicht so eine krasse Herzangst hatte. Habe auch die Panikattacken und alles besiegt und konnte wirklich einen ganz normalen Umgang hegen, aber eben mit der Situation, dass eben irgendwann der körperliche Zustand sich so schwer verändert hat und da die Angst kam, kam eben auch die Herzangst wieder wie so ein Bumerang zurück. Aber auch das ist jetzt, da habe ich jetzt gesagt, ich will das nicht mehr, ich will wieder so wie vorher ohne Angst leben müssen. Und lass mir jetzt einfach geschworen, ich lasse mich von der Angst dann nicht mehr unterkriegen. Hat auch schon ganz gut geklappt. Es gab so Situationen, wo starkes Herzklopfen war oder einfach mal die Herzfrequenz angestiegen ist oder ein krasses Stolpern. Und da habe ich einfach im Umgang auch schon, für mich bin ich da leichter rangegangen. Habe gedacht, okay, Herz ist in Ordnung, brauchst ja keinen Kopf machen. Es kommt jetzt nur von der Erschöpfung, von der Fatigue. Und damit, ja, bin ich ganz gut. Also bin ich gut zurechtgekommen, sodass es mir geholfen hat, in den Situationen mich nicht darauf zu fixieren, was mein Herz jetzt macht, sondern einfach loszulassen und zu sagen, es ist alles gut und weiter geht's. Wäre natürlich schön, wenn die körperlichen Beschwerden auch dann besser wären, aber auch die haben ganz schön, also es hat ganz schön zugenommen, der Körper ist täglich erschöpft, schon zum Frühstück in dem Raum, wenn man da sitzt und dann die ganzen Leute um sich herum und alles, das ist, das haut mich seit Montag komplett um. Also diese Reizüberflutung ist so schlimm, dass ich kaum noch essen kann dann, dass mir das zu viel wird und dass ich dann aufstehen muss und hochgehen muss und einfach erstmal kurz für mich sein muss, was ich sehr schade finde, weil du hast ja hier überall die Reizüberflutung in Therapien und keine Ahnung. Und wenn man dann nicht mal beim Essenstisch irgendwie entspannt sitzen kann und sich unterhalten kann, das ist schon, ja, ist schon eigentlich schade. Und dann habe ich auch immer so den Vormittag, geht es mir dann richtig scheiße. Ich versuche zwar hier Therapien mitzumachen, gibt aber auch Sachen, wo ich sage, nee, das schaffe ich jetzt nicht, das muss ich ausfallen lassen, um danach wieder eine andere Therapie zu machen und alles. Und ja, somit ist die Woche jetzt echt schwer für mich. Wo man sich eigentlich nur freuen würde, wenn man doch mehr teilnehmen könnte oder aktiv sein könnte, aber der Körper weigert sich. Das schlägt mir auch alles so auf den Magen, dass da auch das Essen alles gleich wieder ausgeschieden wird, was total anstrengend ist und nervt. Ja. Hatte eigentlich gehofft, dass die dritte Woche entspannter wird, ein bisschen, dass der Körper irgendwann anfängt, durch die Routine wieder sich einfuchst, aber im Moment ist es noch nicht der Fall. Aber gut, 1,5 Wochen habe ich noch. Und dann werde ich einfach sehen, wie es läuft. Ich werde trotzdem Sachen mit nach Hause nehmen, die mir gut tun, die mir geholfen haben. Ja, Wochenende war dementsprechend auch entspannt. Hatte am Vormittag Besuch, den Rest habe ich alles abgesagt, weil ich das körperlich nicht schaffe. War auch emotional noch ziemlich angeschlagen von der ganzen Sache mit dem Herz und kraftlos. Und von daher habe ich dann wirklich nur hier geblieben auf dem Gelände und habe mir versucht, so gut wie möglich es geht. Ja. Ja, von daher gibt es gar nicht so viel aus der dritten Woche zu erzählen, dadurch, dass es mir körperlich nicht so gut geht. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich nach der Reha werde ich die Derena-App nutzen. Und als Nachsorge dafür habe ich mich jetzt entschieden. Und ja, dann gucke ich mal, ob das was bringt. Ich habe mir die App schon runtergeladen, habe sie mir auch schon angeguckt. Da schreibst du so deine ganzen Aktivitäten rein, die du so machst. Und dann bewertest du das, dann hast du da Vorsätze, Stolpersteine. Naja, kannst dein Tagesempfinden beschreiben. Und dann hast du einmal im Monat auch hier aus der Reha eben immer jemand, der mit dir telefoniert und das kontrolliert und dann guckt, wie es eben läuft und alles. Ja, da bin ich gespannt, wie das läuft. Mal gucken, ob ich das packe, mit der App dann umzugehen und das dann auch mal regelmäßig zu machen. Weil ich denke mal, wenn man dann zu Hause ist, der Alltag ist ja doch schon wieder ein bisschen anders. Ja. Ah ja. Ihr merkt, mir geht's nicht so gut. Von daher kann ich jetzt auch gar nicht so viel erzählen mehr weiter. Weil ich einfach zu erschöpft bin. Bin gespannt, was die nächste Woche dann noch bringt, jetzt die vierte Woche. Und hoffe, dass es dann irgendwann wieder bergauf geht. Muss gucken, was ich mit der Frühstückssituation mache. Ob ich da vielleicht rausgehe und dann einfach alleine esse. Ja, ich weiß es nicht. Essen fällt ja auch so schwer im Moment. Und da warte ich jetzt auch auf ein Medikament, dass das, was ich wenigstens esse, dann auch im Körper bleibt. Weil sonst verliere ich ja noch mehr Kraft. Ja, das war es leider erstmal für diese Woche. Wir hören uns dann wieder. Ich hoffe, dass es mir nächste Woche besser geht und ich noch wieder ein bisschen mehr erzählen kann. Bleibt gesund und bis dann.